Yes, die Zeit entgleitet einem förmlich aus der Hand. Wir schreiben das letzte Wochenende im November, das heisst, everybody's Lieblingszeit fährt bald wieder an. Bevor wir aber den Countdown Richtung Familienstreit antreten, gibt es in der kommenden Stunde lieber nochmal neue elektronische Lieblingstunes. Natürlich mit einer neuen Folge von Ampere, hier auf SRF Virus. Der Dopaminspiegel bleibt dank einer ordentlichen Portion Qualitätsschall genau dort, wo er hingehört. Mit einem gut gemischten Assortiment an freshem Material aus der weiten Welt von der elektronischen Musik schweben wir wie gewohnt über all den Bullshit, den das Real Life mit sich bringt. Wie immer mit den Feinest, frisch vom Release-Radar und dem Archiv zugleich. Wie immer aus der Schweiz und natürlich überall sonst. Wir starten mit smoother Coolness und vertripptem Tanzflächenmaterial, nur zum anschliessend das Thermometer mit Elektro-Breaks und so einigen cheeky Dancefloor-Kracher auf und ab oszillieren zu lassen. Zum Schluss gibt es noch eine gute Portion Hip-Hop aus der Zukunft, weil Basic findest du nirgends anders. Ich spiele in dieser Show ein paar von meinen absoluten Favorites von der letzten Woche und dem letzten Jahrzehnt. Falls dir ein Track super gefällt, findest du natürlich alle Tunes in unserer wöchentlich aktualisierten Playlist auf Spotify und alle bisherigen Shows, begleitet von meiner Stimme, zum Nachbumpen auf den gängigen Podcast-Portal, wenn du dir mal ein bisschen allein fühlst. Kein Teasing und Antäuschungen mehr, wir steppen straight in die 59. Folge von Ampere mit mir und Benny, hier auf SRF Virus. Die Show mit absoluter Coolness aus Zürich angefangen. Kerala Dust gehören seit längerem zu unseren liebsten Dancefloor-Emos. Erst vor kurzem ist ihr zweites Studioalbum Night West rausgekommen. Dort drauf gibt es wie gewohnt den Soundtrack für die Erinnerung an die eine unvergessliche Cabrio-Fahrt. Ihre Klangpalette haben die Boys kontinuierlich verfeinert, was man schön auf dem Opener vom Album hört. Auf Night Bell Arizona bedienen sie sich furchtlos an Folk- und Psychedelic-Rock-Motiv und ziehen uns damit genüsslich Richtung Horizont. Von der Steppe Arizonas geht es zurück in Basler Urwald. Vor zwei Wochen hat es bereits schon mal was von Dandara seiner neuen EP Desolate gegeben. Jetzt gibt es die B-Seite davon. Auf Dystopia serviert er uns verträumte Vibes auf Eis, inklusive Pop-Appeal und Tanzflächenschamanismus. Tempo zieht an, der Mood bleibt aber noch ein bisschen im Kosmos hängen. Die US-Amerikanerin Okta Okta ist Produzentin, DJ und Mystikerin, die auf ihren Tracks jeweils ordentlich die 90s zelebriert. Weisst du, dort wo Trance, House und Techno noch eng beieinander gesehen sind. Der Track River ist ein neuer Höhepunkt von einer bereits extrem starken Diskografie, die vor ein paar Tagen direkt via Fabric Records aus London rausgekommen ist und leider Corona-bedingt noch ein paar Monate braucht, bis er endlich eine verschwitzte Meute durch die Ekstase schieben kann. aus der Stratosphäre geht es direkt an den Rand des gesellschaftlich Akzeptierten. Coming In ist absolut fresher Shit vom Label Check Tracks, nämlich die neue Scheibe von der Lauren Flex, zusammen mit den Labelheads Ghetto Blaster namens Power Chord. Die beiden Bangers von der Single haben kein Verständnis für steife Hüften und liefern einen direkten Marschbefehl fürs Tanzbein, Killer Stuff gegen die Basicness vom Leben, natürlich wie immer hier bei Ampere, auf SRF Virus. Nochmal Yes, letztes Jahr hat es einen bestimmten Track gegeben, der wegen seiner Freshness noch bis heute in meiner Playlist rumgammelt. Die Rede ist nämlich vom Track Belter vom Combo-Projekt Off The Mats. Ich habe grosse Ohren gemacht, wo vor einer Woche dann endlich das heiß erwartete und selbstbenannte Album rausgekommen ist, das mich mit 14 temperamentvollen Tracks durch die Wohnung gepeitscht hat. Wir spielen in dieser Show gerade zwei Banger davon, weil wir es halt können. Coming In ist der Track Funny Madida, wo ich dezent zum Staubsaugen gelost habe. 8 von 10. Couldn't recommend. My body suck deed, moving like Funny Madid. Brogue your speed, so flex you your kid. See, the vibe is upbeat. The vibe is upbeat. My body suck deed, moving like Funny Madid. Brogue your speed, so flex you your kid. See, the vibe is upbeat. The vibe is upbeat. Moving like Funny Madid, Brogue your speed, so flex you your kid. See, the vibe is upbeat. The vibe is upbeat. My body suck deep, moving like Funny Madid, Brogue your speed, so flex you your kid. See, the vibe is upbeat. The vibe is upbeat. The vibe is upbeat. The The vibe is on beat. My body's addicted, moving like funny Madrid. Brogue your speed, so flex your kid. See, the vibe is on beat. The vibe is on beat. My body's addicted, moving like funny Madrid. Brogue your speed, so flex your kid. See, the vibe is on beat. The vibe is on beat. The vibe is upbeat. My body suck deep, moving like funny Madrid. Brogue your speed, so flex your kid. See, the vibe is upbeat. The vibe is upbeat. The vibe is upbeat. The vibe is upbeat. Nach knapp 60 Ampere-Folgen sollte der Fall langsam klar sein. Genf hat definitiv viel Feuer am Start. Front and Center ist Brainwaves Label vom Top Boy Esteban. Darüber ist nämlich der nächste Track rausgekommen, nämlich Chameleon von Hermit. Auf seiner Lost My Meth EP gibt es ein volles Set an abwechslungsreichen und verschobenen Tracks, die sich bei IDM, Elektro und Breakbeats bedienen. Es gibt feinste Reflex-Aesthetik für die Nerds und fette Basslines für alle, die einfach Bock auf Abriss haben. Viel Spass mit der Psychose. We'll be right back. Elektronisch. Immer handpflückt. Wir sind straight up noch ein Stück beim CD-Punkt geblieben. Vorher ist gerade der Interplanetary Criminal Remix vom Track Machine Learning gelaufen, im Original vom Rinse FM Resident DJ House. Der intellektuelle Shit muss man sich bei dieser Nummer woanders holen. Wer aber nach No-Bullshit-Dancefloor-Fillers sucht, wird bei diesen zwei regelmässig fündig. Eyes Down Bass Workout funktioniert auch wippend in der Fötusstellung. Vom Kellerabteil geht es gefährlich noch an Mainstream. Coming in ist der brandneue Track Saku von der irischen Überflieger Bicep zusammen mit der Clara Lassan. Nächstes Jahr kommt das Album dann über Ninja Tune. Jetzt gibt es aber zuerst mal eine erstklassige Production mit einer Chord Progression, die man schon seit 50 Jahren aus der Popmusik kennt und Emotions so wet wie mit dem Schwung ausdruckt. Subtil ist anders, geht aber halt straight auf die Feels. Nach dem High-Intensity-Shit für die Gliedmassen sind wir bereits mit den letzten zwei Tunes im Gang zurückgefahren. Nach dem Emo-Führwerk von Bicep ist gerade weitere Goodness aus England ins Ohr geschlittert, nämlich der Throwing Snow Remix vom Track Orion oder Orion im Original von Mr. Beatnik. Feinster Post-Dubstep vom Besten von der Crew. Der Dude passt irgendwie nie so richtig rein, dafür bestens in unser Herzli. Wir steppen straight vom Inner Space zum Hyperspace, und zwar mit dem zweiten Banger von der Off The Mads Boys. Auf Wenna gibt es einen Elektrobeat mit Gletschersins und ein bisschen Grime-Aesthetic. Perfekt für einen Trip durch die Erdumlaufbahn. Can I win a Puma win? Pandi Saga Spender win? Tolly Speedy Shesha win? Moshi's Kati Vaya win? Manjeng Freeing Funa win? Et lekia peta suga wen. Auna zaga broki wen. Sala pantu slow wen. Wen of na ye, yen of na wen. Wen of na ye, yen of na wen. Wen of na ye, yen of na wen. Wen of na ye, yen of na wen. Can I win a puma wen? Pandi Saga Spender Wen. Tolly Speedy Shesha Wen. Moshi's Kati Vaya Wen. Manjeng Freeing Funa Wen. Etlekia Peta Suga Wen. Auna Zaga Broki Wen. Sala Pantu Slow Wen. Wen Ufuna Ye, Yen Ufuna Wen. Wen Ufuna Ye, Yen Ufuna Wen. I'm on right behind. Bend down, bend down, bend down, bend down, bend down, bend down, bend down, bend down, bend down, bend down, bend down, bend down, bend down, bend down, bend down, bend down, bend down, bend down, bend down, bend down, bend down, bend down, bend down, bend down, bend down, down, down, bend down, low. Then my tick tick tick tick tick, then my tick tick tick tick tick, then tick tick tick tick tick, then my tick tick, they can wind on stop. Tick tick tick tick tick, then my tick tick tick tick tick, then tick tick tick tick tick, then my tick tick. They can wind. Slow down, slow down, slow down, slow down, slow down, slow down, slow down, bend your back, slow down, slow down, slow down, slow down, slow down, slow down, bend your back. Badman make all sexy gal wang like a pro, wang like a pro, wang like a pro, wang like a pro, wang like a pro, wang like a pro, wang like a pro, wang like a pro. Badman make all gal, badman make all sexy gal, gal. Badman make all gal. Sexy girls all over the place. Bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble. Bend down low, gal. Bubble, bubble, bubble, bubble, bubble. girl, slow down, slow down, slow down, slow down, slow down, slow down, slow down, slow down, slow down, slow down, bend your back, slow down, slow down, slow down, slow down, slow down, slow down, slow down, slow down, slow down, slow down, slow down, slow down, slow down, me hit bad, them a tick tick tock, tick tick tick tock, them a tick tick tock, tick tick tick tock, them tick tick tock, tick tick tick tock, them a tick tick tock, they can wind and stop, tick tick tock, tick tick tick tock, them a tick tick tock, tick tick tick tock, them tick tick tock, tick tick tick tock, them a tick tick tock. Wang non-stop, wang like a pro, wang like a pro, wang like a pro, wang like a pro, wang like a pro, wang like a pro, wang like a pro, wang like a pro, Batman Nick, Batman Nick. Wir sind im Rapid-Fire-Modus hier bei Ampere. Banger um Banger geht es tiefer in Fuchsbau vom schmerzlich vermissten Dancefloor. Dank deinem persönlichen Stromstoß gibt es diese Vibes, aber auch als Takeaway. Der Stuff von vorher war der neue Track von Schlachthof Bronx. Erst Zeichen als Nummer 1 Duo für dummen Spass im Club. Auf Bubble gibt es keine Attitude, sondern nur für und fette Moves. Das Thermometer bleibt für einen weiteren Banger ganz weit oben, und zwar mit einem Timeless Classic aus dem 2011, nämlich Hangover von Buraka vom Sistema, einem Mischwesen aus Kuduro und Bassgeschmäus, wo noch immer alles runterbrennt, wo nicht auf drei aus dem Club verschwindet. Schaut's genug an alle Ampere-Supporter und Supporter-Rats. Kleine Sneak-Preview für alle, die Ampere wirklich im Podcast hören. Shit gibt's ab Ende Dezember nicht mehr. Wir müssen uns das Zeug also nochmal richtig feiern. Member Berries hier. Member Berries, ganze Ladung davon. Beste Zeit gewesen dort. Aus dem sonnenverwöhnten Portugal straight nach Lausanne zum Couleur-Tour-Kollege Nick As Well, der mit seiner UK-lastigen Vergangenheit Lemonic ein bisschen gebrochen hat und sich unterdessen an den hotteren Rhythmen von einem vom Meer orientiert. Er beschreibt seinen Sound als Hard Drum und übt keine Überraschung hier, die Drums sind hart. Beim ersten Tune unter dem neuen Alias besteht Helmpflicht auf dem Dancefloor, weil das Motherfucking Roof gerade am Einstürzen ist. I repeat, coming in ist der Track Morcego von Nick As Well. Handwerk. Elektronisch und kompromisslos. So, nach extrem intensem Stuff aus der Sperrzone switchen wir kurzerhand Zieldestination im Navi und auch einen Kopf voran in All Things Hip-Hop, wo nicht gerade offen auf der Hand liegt. Liebe geht raus ans Bounce, aber auch Ampere kann mal für ordentlich Fire Bass sorgen. Coming In ist einer meiner absoluten Lieblings-MCs aus dem Vereinigten Königreich, nämlich der Flowdun, der seit knappen 20 Jahren zu der Creme de la Creme der Grime-Szene gehört. Auf Duppy & Win bleibt das im überdarken Stil treu. Genau mein Gusto. Gibt's alles, by the way, in der wöchentlich aktualisierten Playlist auf Spotify, aber das weisst du vermutlich schon. Listen, never invited. Dons am arrived same way. About private party, they should have known we slap that away. Slap away is always on the menu. Bumbo, don't try escape. Strike up your venue. That's when you know it's too late. Yo, your friend them run off and I select the shows them I turn on. Black band and a gang layer on the front line. Every selector life done on lock off. When we are make art, beats start punch on top. Them and I chat fuck, we run out of bars. So anyway, you say me just level. Come here, my rebels will send you back to the stars. So watch out with Duppy and Win. Watch out with Duppy and Win. Watch out with Duppy and Win. Them and I make talk and lose. Watch out with Duppy and Win. Watch out with Duppy and Win. Sight them at one. Done by two. Same old pattern, they off his slap way something. We give them some Ross Clark teachings, cause they ain't got no manners. You know they ain't got no feelings, but they ain't got no banners. So it's too late for the reasoning. Now look, your whole team scattered. Yo, your friend them run off, and I select the shows them and turn on. Black band and a gang layer on the front line. Every selector life done on lock off. When we are make art, beats stop and shut off. Them and I chat fuck, we are run out of bars. So anyway, you say me just level. Come here, my rebels will send your head back to the stars. So watch out with Duppy and Win. Watch out with Duppy and Win. Watch out with Duppy and Win. The man I make cool and lose. Watch out with Duppy and Win. Watch out with Duppy and Win. Sight them at one. Done by two. All of them love chat so much when they know what them a rascal do. Yeah. Watch out with Duppy and Win. Yo, when I make cool and lose. So watch how we duppy and win. Beer shells and they can't finish. Real no scrimmage. I grade a bun with a Guinness. Put some respect on my Ross Clark village. Some man I make talk and lose. That they make it. Dead when you check it. Run out of it in man credit. Start back credit where we stepping. System killers in. Blood clot petting. Yo, run off and I select the shells and my turn on. Black band and a gang layer on the front line. Every selector life done on lock off. When we are make art, beast up and shut off. Them man I chat fuck, we are run out of bars. So anyway, you say me just level. Come here, my rebels will send you back to the stars. Watch out with Duppy and Win. Watch out with Duppy and Win. Watch out with Duppy and Win. The man I make talk and lose. Watch out with Duppy and Win. Watch out with Duppy and Win. Sight them at one. Done by two. So watch out with Duppy and Win. Watch out with Duppy and Win. Watch out with Duppy and Win. The man I make talk and lose. Watch out with Duppy and Win. Watch out with Duppy and Win. Sight them at one. Done by two. Da der nächste Track super kurz ist, bleibe ich auch etwas kurz angebunden. Next Up ist einer meiner absoluten Favorites aus dieser Folge, nämlich Dark Horse von der Hip-Hop-Weiterdenker Ivy Lab, zusammen mit einem der begabtesten Grime Boys, nämlich M-Rox von. Mind on my own, eyes on the goal, knives on my back, I should have known. Guys turn rats for a slice of debris, only to be under a pile of debris. When it's time to see you unchain the beast, you can't cast what's coming, you can't gain and pee. No magic, no flaming, no pattern. When I come around, don't panic. Got smoke if you're too loud. Carry cells, narwhals round, handing else till I'm all out. I was just feeling to share, cause man, I think I got no feeling to share. They saw my cloth and started weaving in hair. Can't text stuff from Bohemian flair, no pep. I'll get your head weak, exit all, give you bitches reasons to fear. See me coming in and doing the. See me coming in and doing a dash. Jump the gun to lap a two in your back. Jump the gun to lap a two in your back. See me coming in and doing a. See me coming in and doing a dash. Jump the gun to lap a two in your. Jump the gun to lap a two in your two. And you see me coming in and doing a. See me coming in and doing a dash. Jump the gun to lap a two in your. Jump the gun to lap a two in your back. Running, running on the hoof of the pack. They thought I wouldn't, now they're losing a chat. Jump the gun to lap a two in your. Jump the gun to lap a two in your two. And you. Say nay, niggas wanna talk about the heyday. Tryna do the race like take it. I don't really ball, I'm an age mate, but I'm coming, you will see. Bust down no jewellery, I bust down the jewels I speak. Cut down tomfoolery, roll like Simbi. Do this on my Jones like Quincy. For all the niggas going against me, spilling over the technique. Watch your words, don't cross the line. Drop to earth, would be a shame if I just came and got there first. Been about, plotting works, revenge is sweet. in a dash. Jump the gun to lap a two in your butt. Jump the gun to lap a two in your back. See me coming in a doing a. See me coming in a doing a dash. Jump the gun to lap a two in your. Jump the gun to lap a two in your two and you see me coming in a doing a. See me coming in a doing a dash. Jump the gun to lap a two in your butt. Jump the gun to lap a two in your back. Running, running on the hoof of the pack. They thought I wouldn't, now they're losing the track. Jump the gun to lap a two. Yes, von brandheißem Material schauen wir nochmal zurück in die schönen Kindheitstage, von mir zumindest, und zwar mit einem meiner All-Time-Favorites ever, vom Lieblingsrapper von deinem Lieblingsrapper, nämlich All Caps vom MF Doom, zusammen mit Madlib als Mad Villain. Ihres monumentale und hochgejubelte Album lege ich wirklich allen schwer ans Herz, die ein bisschen was anderes als Überdosis und Schlager-Rap wollen. Auch 14 Jahre nach dem Release ist das Ding noch immer auf Heavy Rotation bei mir und wird es vermutlich auch immer bleiben. So nasty, that is probably somewhat of a travesty having me. Then he told the people, you can call me your majesty. Keep your battery charged, he know it won't stick, yo. And it's not his fault you kick slow. Should've let your trick hold, chick hold your sick glow. Plus nobody couldn't do nothing once he let the brick go. And you know I know, that's a bunch of snow. The beat is so butter, peep the slow cutter as he utter the calm flow. Don't talk about my mom, yo. Sometimes he rhyme quick, sometimes he rhyme slow, or vice versa. Whip up a slice of nice verse pie, hit it on the first try, villain. The worst guy, spot hot tracks like spot a pair of fat asses. Shots of the scotch from out the square shot glasses. And he won't stop till he got the masses. And show him what they know not through flows of hot molasses. Do it like the robot to headspin to boogaloo. Took a few minutes to convince the average boogaloo. It's ugly, like look at you, it's a damn shame. Just remember all caps when you spell the man name. Like a poet, like baby doll. I bet she tried to say she gave me her all. She played ball. All bets off, the villain got the dice rig. And they say he accosted the man with the slice wig. Allegedly, the investigation is still ongoing. In this pesky nation, he got the best con flowing. The pot doubles, now they really got troubles. Madman never go like snot bubbles. Das ist jetzt schneller gegangen als gedacht. Die letzten Minuten von der 59. Folge von Ampere sind angebrochen und wie immer gibt es zu guter Letzt noch ein kleines Zückchen mit auf dem Weg. Das Mal ist es aber nicht esoterische Feinschmecker-Elektronika, sondern ein wahrer Zuckerwatte-Abschluss zwischen R&B, Grime und Garage. Der Engländer Predator ist nicht nur Labelhead von Kiwi Records, sondern auch selber ein begnadeter Producer mit einem Signature-Feingefühl für die Zukunft von UK Garage. Zusammen mit der Western Gang knüpft er auf Distant Memory und die Bubblegum-Ästhetik von Sicko Mob und Lil Durk an, ohne aber den Bump-and-Grind-Vibe von seinen britischen Wurzeln zurückzulassen. Big Ups sind bei dieser Ampere-Episode dabei gewesen. Alle Tunes gibt es natürlich in der wöchentlich aktualisierten Playlist auf Spotify und alle bisherigen Shows zum Nachrinsen auf allen möglichen Podcast-Portalen außer auf Spotify, denn dort gibt es scheinbar Probleme mit der Suiza. Nach dieser Folge gibt es genau noch 3 Episoden, bevor Ampere im Archiv vom Virus verschwindet. Es war eine wunderbare Zeit gewesen. Wir freuen uns also noch 3-mal, das Beste aus der weiten Welt der elektronischen Musik für euch zusammenzusammeln. Bis dahin wünschen wir alles Gute, bleibt safe und bis zur nächsten Woche zu einer weiteren Folge von Ampere mit mir und Benni, hier auf SRF Virus. Always told me I was what you wanted. Are we this forever? You said that you're for it. It was my phone, you was always calling. And I didn't want this, but you made me fall in. At that time, in my ride, I saw your eyes. I was so sure that it was no lie. What am I gonna do? Cause it weren't true. It was all just an act. You were fraud, wasn't facts. I ignored all the signs. Couldn't see who was mine. It's your loss, now it's gone. No, you want my number one. I'll just leave it as a dream. You were distant memory. Love, back through the fun. I'm your lord. I'll just leave it as a dream. You were distant memory. Out the chair when we waiting, held the door for you when we're leaving. Now we ain't speaking, I don't even need this. Baby, it was you, wasn't me, and the truth wasn't seen. But you say I was your number one. Ooh, nah, nah, nah. I don't want no drama, best believe in karma. Oh, it was all just a what are you talking about? Man, you knew I had things needed sorting out. Zip that up before we falling out. Baby, that was back then, I turned it all around. It's all lies now, is it? Lifestyle, is it? Sometimes I think it's quicker than my eyebrows. Eyebrows sometimes, but don't watch my iCloud. I'm out of hearing all this stuff. It was all just an act. You were fraud, wasn't facts. I ignored all the signs. Couldn't see who wasn't mine. It's your loss, now it's gone. No, you want my number one. I'll just leave it as a dream. You were distant memory. Just leave it as a dream. You were distant memory. Gone back, back through the gun. From your lot, gone. I'll just leave it as a dream. You were distant memory. Gone back, back through the gun. From your lot, gone. I'll just leave it as a dream. You were distant memory. Gone back, back through the gun. From your lot, gone. I'll just leave it as a dream. You were distant memory. That's right.